Erster Juda ging weg von seinen Brüdern. Er traf einen Mann namens Hira in Adullam. Zweiter dort sah Juda eine Frau. Sie war die Tochter von Sua. Juda heiratete sie. Dritter, sie wurde schwanger. Sie bekam einen Sohn. Er hieß Ger. Vierter, danach wurde sie wieder schwanger. Sie bekam einen Sohn. Er hieß Onan. Fünfter, dann bekam sie noch einen Sohn. Er hieß Sela. Sie war in Kesib, als er geboren wurde. Sechster, Juda suchte eine Frau für seinen ersten Sohn Ger. Ihr Name war Tamar. Siebter, Ger, Judas erster Sohn, tat Dinge, die Gott nicht gefielen. Darum ließ Gott ihn sterben. Achter, Juda sagte zu Onan, geh zu der Frau deines Bruders. Heirate sie. Gib deinem Bruder Kinder. Neunter, Onan wusste, die Kinder wären nicht seine. Wenn er mit der Frau seines Bruders war, tat er es so, dass sie keine Kinder bekam. Er wollte seinem Bruder keine Kinder geben. Zehnter, Gott gefiel das nicht, was Onan tat. Darum ließ Gott auch ihn sterben. Elfter, Juda sagte zu Tamar, seiner Schwiegertochter, bleib als Witwe bei deinem Vater. Warte, bis mein Sohn Sela groß ist. Juda hatte Angst, dass auch Sela sterben könnte. Tamar ging und blieb bei ihrem Vater. Zwölfter, nach langer Zeit starb Judas Frau. Sie war die Tochter von Sua. Juda trauerte. Dann ging er mit seinem Freund Hira nach Timna. Er wollte seine Schafscherer sehen. Dreizehnter, jemand sagte Tamar, dein Schwiegervater kommt nach Timna. Er will seine Schafe scheren lassen. Vierzehnter, Tamar zog ihre Witwenkleider aus. Sie bedeckte ihr Gesicht mit einem Schleier. Sie setzte sich an den Weg nach Timna, bei Enaim. Sela war schon groß, aber Juda hatte sie ihm nicht zur Frau gegeben. Fünfzehnter, Juda sah sie. Er dachte, sie sei eine Hure. Ihr Gesicht war verdeckt. Sechzehnter, Juda ging zu ihr. Er sagte, ich möchte mit dir sein. Er wusste nicht, dass es Tamar war. Sie fragte, was gibst du mir dafür? Siebzehnter, Juda sagte, ich schicke dir ein kleines Ziegenbock. Sie sagte, gib mir etwas als Pfand, bis du es schickst. Achtzehnter, er fragte, was soll ich dir geben? Sie sagte, deinen Ring, deine Schnur und deinen Stab. Juda gab es ihr. Er war mit ihr. Sie wurde schwanger von ihm. Neunzehnter, danach ging sie weg. Sie nahm den Schleier ab. Sie zog ihre Witwenkleider wieder an. Zwanzigster, Juda schickte das Ziegenbock mit seinem Freund. Er wollte das Pfand zurückholen. Aber der Freund fand die Frau nicht. Einundzwanzigster, der Freund fragte die Leute dort, wo ist die Frau, die hier am Weg saß? Sie sagten, hier war keine solche Frau. Zweiundzwanzigster, der Freund ging zurück zu Juda. Er sagte, ich habe sie nicht gefunden. Die Leute dort sagten, es war keine solche Frau da. 23. Juda sagte, sie soll es behalten. Wir wollen nicht ausgelacht werden. Ich habe das Ziegenbock geschickt. Du hast sie nicht gefunden. 24. Nach etwa 3 Monaten hörte Juda, deine Schwiegertochter Tamar hat gesündigt. Sie ist schwanger. Juda sagte, bringt sie hinaus. Sie soll verbrannt werden. 25. Als sie hinausgeführt wurde, schickte sie zu Juda. Sie ließ ihm sagen, ich bin schwanger von dem Mann, dem diese Dinge gehören. Sie sagte, schau, wem der Ring, die Schnur und der Stab gehören. 26. Juda sah die Dinge genau an. Er sagte, sie hat recht. Ich hätte sie meinem Sohn Sela geben sollen. Juda war danach nicht mehr mit ihr zusammen. 27. Die Zeit kam, dass sie Kinder bekommen sollte. Sie hatte Zwillinge in ihrem Bauch. 28. Bei der Geburt streckte ein Baby eine Hand heraus. Die Frau, die half, band einen roten Faden um die Hand. Das sollte zeigen, dieser kam zuerst. 29. Aber das Baby zog seine Hand zurück. Dann kam sein Bruder zuerst heraus. Die Frau rief, was für ein Loch hast du gemacht? Darum nannte sie ihn Peres. 30. Danach kam der andere Bruder heraus. Er hatte den roten Faden an der Hand. Darum nannte sie ihn Serah.